Sura Fatir, der Erschaffer, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, Alhamdulillahi, dem Erschaffer der Himmel und der Erde, Fatiris Samawati wal Ard, der die Engel zu Gesandten gemacht hat, mit Flügeln, je 2, 3 und 4. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Das ist eine große Regel. Wenn wir die verstehen, dann finden wir viel Ruhe und Zufriedenheit, dass Allah mehrt, wo, wem und wie viel er will. Unsere Aufgabe ist nicht, das in Frage zu stellen, sondern unsere Aufgabe ist, diese Tatsache zu akzeptieren. Und das ist für manche sehr, sehr schwer zu ertragen. Wir alle haben diese Schwäche, dass wenn jemand mehr hat als wir, an was auch immer, hier spricht Allah über die Schöpfung der Engel, dass manche von ihnen solche und manche von ihnen solche Art und Vielfalt von Flügeln haben, andere weniger, andere mehr. Und wir vergessen leider oft, wenn jemand mehr hat als wir, in unserer Sicht, in unserer oberflächlichen Sicht, denken wir und meinen wir, ach, der hat ja das und das an Besitz mehr oder dies und das an Möglichkeiten mehr, was auch immer. Und wir vergessen so oft, dass es doch so viele gibt, die auch weniger als wir haben. Und beides ist Prüfung. Geduld ist einerseits verlangt und Dankbarkeit andererseits. Und wenn wir etwas nicht akzeptieren können, dann wird uns das nichts nützen. Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten. Und was er zurückhält, das kann keiner nach ihm freigeben. Und er ist der Allmächtige und Allweise. O ihr Menschen, gedenkt der Gunst Allahs an euch. Gibt es einen anderen Schöpfer als Allah, der euch vom Himmel und von der Erde versorgt? Es gibt keinen Gott außer ihm. La ilaha illahu. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Fa'anna tu'fakun. Wo lasst ihr euch also abwendig machen, wenn ihr das doch verstanden habt, dass nur Allah allein, nämlich der Schöpfer ist? Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so wurden bereits vor dir Gesandte der Lüge bezichtigt, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. O ihr Menschen, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen, und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs, der Täuscher. Das ist nämlich der Shaitan. Inwiefern täuscht er uns über das diesseitige Leben? Unter anderem dadurch, dass er sowas sagt wie, du lebst nur einmal, so tu, was du willst. Oder es gibt kein Jenseits, warum also den Spaß riskieren? Oder du wirst ja ewig hier bleiben, denk nicht ans Altern, denk nicht an den Tod. Das sind alles die Illusionen und die Täuschungen, mit denen er uns hintergeht. Gewiss, der Shaitan, der Satan, ist euch ein Feind, so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Diejenigen, die ungläubig sind, für sie wird es eine strenge Strafe geben. Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmückt wird und der es dann für schön befindet, wie jemand sein, der rechtgeleitet ist? Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und er leitet recht, wen er will. Darum soll deine Seele nicht über sie im Bedauern zergehen, denn Allah weiß Bescheid über das, was sie machen. Und Allah ist es, der die Winde sendet, und da wühlen sie die Wolken auf, dann treiben wir sie zu einem toten Land und machen damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Ebenso wird es auch mit der Auferstehung sein. Allah festigt unseren Iman an das Jenseits mit Dingen und Gleichnissen, die wir alle beobachten und kennen. Regen haben wir alle schon mal gesehen. Wir haben alle schon mal trockene, ausgedörrte Erde sehen, aus der man nicht mal im geringsten vermutet, dass daraus noch was wachsen kann, und wie der Regen aus derselben Erde Früchte, Blumen, Pflanzen hervorbringt. Genauso wird auch die Auferstehung sein. Wenn immer einer die Macht anstrebt, so gehört alle Macht Allah. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Das kann auch gelesen werden, und die rechtschaffene Tat hebt es, nämlich das gute Wort, empor. Ja, das gute Wort steigt ja sowieso zu Allah hinauf, und die rechtschaffene Taten, die sind wie dann der Träger oder der Motor, der diese dann zu Allah emporsteigen lassen, emporheben. Und für diejenigen, die Ränke böser Taten schmieden, wird es strenge Strafe geben, und die Ränke jener werden zu Fall kommen. Und Allah hat euch aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und euch hierauf zu Paaren gemacht. Nicht schwanger wird ein weibliches Wesen, noch kommt es nieder, außer mit seinem Wissen. Und keinem, dem ein langes Leben gewährt wird, wird das Altwerden oder eine Verkürzung seiner Lebenszeit zuteil, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre. Gewiss, dies ist Allah ein leichtes. Nicht gleich sind die beiden Meere. Dies ist süß, erfrischend und angenehm zu trinken, jenes ist salzig und auf der Zunge brennend. Und aus allen beiden esst ihr frisches Fleisch und holt Schmuck heraus, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe, wie sie es durchflügen, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Ja, Allah hat Dinge einfach verschieden erschaffen. Manche Dinge können nicht gleich sein. Das Süße kann nicht wie das salzige Wasser sein und das Salzige kann nicht wie das Süße sein. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, dass Allah den Menschen ja auch, also alles Lebendige im Koran steht, wir haben alles Lebendige aus Wasser erschaffen und somit auch der Mensch, also aus Erde und diese Erde wurde mit Wasser feucht gemacht und somit ist der Mensch auch aus Wasser erschaffen. Und wenn wir daran denken, dass Wasser ja also entweder süß oder salzig und bitter sein kann, und diese Tatsache gilt es einfach zu akzeptieren. Manche Menschen sind einfach süß in ihrer Natur, angenehm, mild, unkompliziert, alles, was wir damit verbinden, und andere sind vielleicht ein wenig rauer, ein wenig schwieriger, ein wenig anders. Aber Allah sagt hier auch, dass beide sind anders. Und das eine erscheint vielleicht angenehmer, aber aus beiden zieht ihr Menschen doch Nutzen. Also nicht etwas so abschneiden und so vermeiden, dass man dann selber sich von dem Nutzen auch fernhält, den diese Person, diese Sache, diese Phänomen in sich birgt. Nutzen holt ihr aus beiden und nicht nur Nutzen, Schmuck holt ihr aus beiden heraus. Ja, deswegen sollen wir ja auch sagen, Alhamdulillahi ala kulli hal, wir danken Allah, aller Lobpreis ist für Allah, in allen Umständen. In allen Umständen. Ja, von jedem kann man irgendeinen Nutzen, selbst wenn es nur der Nutzen ist, von dass man lernt, dass man sich so nicht benehmen sollte. Das ist sogar auch schon ein Nutzen. Ja, wie Luqman wurde mal, rahimahullah, gefragt, so wird es überliefert, er wurde mal wohl gefragt, dass, wie hast du die Weisheit gelernt? Ja, im Koran haben wir gelesen, Allah hat ihn die Weisheit gelernt, und er wurde mal gefragt, wie lerntest du die Weisheit? Und er sagte, ich habe sie von den Toren gelernt. Mit anderen Worten, von den Toren, nämlich, dass man sich so nicht benehmen sollte. Ja, und das sollte nicht das Gegenteil sein, dass wenn man mit Toren zusammen ist, dass man dann auch selber ein Tor wird, sich vernunftlos aufführt, mit den Lauten wird man laut, mit den Leisen wird man leise, sondern nein, man sollte seine eigenen Prinzipien folgen und von jedem das Beste nehmen, in dem Sinne, dass man das lernt, was einen selber weiterbringt. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen und er lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, an jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Dies ist doch Allah, euer Herr. Ihm gehört die Herrschaft. Diejenigen aber, die ihr anstatt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Also nicht mal so viel Macht haben sie, um solches zu erschaffen. Wenn ihr sie anruft, hören sie euer Bittgebet nicht. Und wenn sie es auch hörten, würden sie euch doch nicht erhören. Und am Tag der Auferstehung verleugnen sie, dass ihr sie Allah beigesellt habt. Keiner kann dir kundtun wie einer, der Kenntnis von allem hat. Also Allah hat uns jetzt schon kundgetan, dass am Tag der Auferstehung werden diese sich von allem lossagen, was mit ihnen an Schirk gemacht wurde. O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind. Das ist eine sehr, sehr große Botschaft, die wir hier empfangen dürfen. Ihr alle seid es, ihr Menschen, die Allahs bedürftig sind. Ihr braucht Allah, Allah aber ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Allah ist eurer erhaben. Allah ist euer unbedürftig. Wenn er will, lässt er euch vergehen und bringt eine neue Schöpfung. Und dies ist für Allah keineswegs schwer. Keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Und wenn eine Schwerbeladene zum Mittragen ihrer Last aufruft, also hilf mir jemand, ich habe so viel Last zu tragen. Welche Last ist das? Die Last der eigenen Sünden, die man am Tag der Auferstehung tragen wird, wird nichts davon für sie getragen. Und handle es sich dabei um einen Verwandten. Also selbst ein Verwandter wird am Tag der Auferstehung nicht in der Lage sein, dir zu helfen. Du kannst nur diejenigen warnen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und das Gebet verrichten. Und wer sich läutert, läutert sich nur zu seinem eigenen Vorteil, und zu Allah ist der Ausgang. Ja, jeder trägt seine Last alleine. Manchmal ist ja auch so im Alltag, man ist am Arbeiten und Arbeiten. Mit Kindern passiert das ja oft. Und die Kinder gucken zu und machen sich nichts draus. Lass Mama doch arbeiten. Und keiner kommt zu Hilfe. Dann ist man irgendwann so erschöpft und sagt, gut, ich rufe jetzt selber, ich bitte euch um Hilfe, kann bitte jemand kommen? Und stellt euch vor, wenn dann sogar niemand kommt. Ja, also erstmal kommt sowieso keiner, dann ruft man sogar und trotzdem kommt keiner. Und selbst wenn es jemanden gäbe, der helfen wollen würde, es wäre ihm nicht möglich. Ja, deswegen sollen wir jetzt schon alles tun, um unsere Lasten loszuwerden. Ich glaube, wir haben das Hadith auch schon zusammen besprochen, indem es so ungefähr heißt, dass wenn der Diener, der trägt die Last seiner Sünden auf seinen Schultern und wenn er sich vor Allah im Gebet verbeugt, dann fällt diese Last herunter und wenn er Sajda macht, dann fällt noch mehr Last herunter. Deswegen das Gebet einhalten, die Pflichten Allah gegenüber einhalten. Alles tun, um hier in diesseits schon das loszuwerden, was wir am Tag der Auferstehung nicht mehr sehen möchten. Nicht gleich sind der Blinde und der Sehende, nämlich derjenige, der Iman hat, also sehend ist, und der Blinde, der nämlich den Iman verweigert und blind ist für die Wahrheit. Noch die Finsternisse und das Licht, noch der Schatten und die Sonnenhitze. Und nicht gleich sind auch die Lebenden und die Toten, nämlich deren Herzen lebendig sind mit dem Iman und deren Herzen tot sind wegen ihrem Unglauben. Allah lässt hören, wen er will, und du vermagst nicht diejenigen hören zu lassen, die in den Gräbern sind. Du bist nur ein Warner. Ja, diese alle, wie Finsternisse und Licht und Schatten und Sonnenhitze, so unterschiedlich wie diese sind, so werden diese auch in der Konsequenz unterschiedlich sein. Jemand, der Iman hatte, wird nicht so behandelt werden, wie jemand, der im Unglauben verfangen war. Du bist nur ein Warner, wir haben dich ja mit der Wahrheit gesandt als Frohboten und als Warner und es gibt keine Gemeinschaft, in der nicht ein Warner vorangegangen wäre. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben bereits diejenigen, die vor ihnen waren, die Gesandten der Lüge bezichtigt. Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen und mit den Schriften und den erleuchtenden Büchern. Hierauf ergriff ich diejenigen, die ungläubig waren. Wie war da meine Missbilligung? Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen lässt? Damit bringen wir dann Früchte von unterschiedlichen Farben hervor. Und von den Bergen gibt es Schichten, weiße und rote, von unterschiedlichen Farben und rabenschwarze. Also alles ist unterschiedlich und das ist hier als Schönheit, als was Positives benannt, diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt in der Schöpfung Allahs. Und von den Menschen und von den Tieren und dem Vieh gibt es auf ähnliche Weise unterschiedliche Farben. So ist es. Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten, die Wissenden. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergebend. Ja, die Wissenden über die Wahrheit, die Wissenden über die Religion und die Wissenden in jeder ihrer wissenschaftlichen Bereichen, die durch ihre Wissenschaft, durch ihr Wissen zur Erkenntnis Allahs geraten. Gewiss, diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, heimlich und öffentlich ausgeben, hoffen auf einen Handel, der nicht zu Fall kommen wird. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ. Kein Verlust in diesem Handel, weil dieser Handel wird mit Allah gemacht, nicht mit Menschen. Woraus besteht dieser Handel? Das Verlesen, das Zitieren, Yatluna, die Tilawa machen. Tilawa ist Qira'a, also das Lesen oder auch Zitieren, also auswendiges Lesen, wobei man auch etwas versteht. Also ganz, ganz eng gefasst wäre das die Bedeutung. Also selbst Zitieren, jetzt zum Beispiel im Ramadan, vor allem versuchen, den ganzen Koran in einem Monat zu lesen mit eigenen Augen, dann auch ganz zu hören. Das Koran hören ist auch eine Ibadah. Regelmäßige Zeiten haben für das Koran lesen. Im Gebet wird Koran zitiert. Dann diejenigen, die ausgeben. Die Zakat ist etwas, was wir verpflichtend ausgeben. Dann darüber hinaus die Sadaqa, die Almosen, und zwar Almosen in all ihrer Vielfalt. Jemanden zu speisen, jemanden zu helfen, zu spenden, jemanden das Fastenbrechen zu ermöglichen. Ja, das ist auch die islamische Kultur, die besteht aus Geben. Ja, unterstützen. Aus dem Ermuntern auch dazu, dass man andere unterstützt. Das wird sehr ermuntert im Islam. Es gibt viel Belohnung für die, die viel spenden. Jemand, der 100 Fastenden zum Beispiel das Fastenbrechen ermöglicht, das ist so, als ob er selber 100 Tage gefastet hätte. Ja, und oder sowas auch zu unterstützen, wenn jemand anderes das macht, dann ihm zu spenden, der das dann wieder weitergibt. Also viele Wege gibt es da. Man muss da auch ein bisschen sich selber schlau machen, inwiefern kann ich auf diesem Weg noch mehr tun. Und zwar tun sie das heimlich und öffentlich. Heimlich, aufrichtig, allein, im Geheimen, Allahs Zufriedenheit völlig ergeben und öffentlich aber auch, damit auch andere aufmerksam werden, dass so etwas gemacht werden sollte, gemacht werden muss, nämlich das Spenden. Ja, manche sagen auch, ich habe gar nichts, was soll ich denn spenden? Man soll versuchen von dem, was man hat. Ja, da gibt es ja auch, das wird eine Geschichte nur. Aber als Beispiel dient sie uns, dass eine Frau wirklich nichts hatte, außer dem Brot, was sie ihren eigenen Kindern geben wollte. Und sie hat dabei von jedem Stück Brot dann noch ein bisschen was abgemacht, das sie ihren Kindern gab, von jeder Portion ein bisschen was abgemacht. Und dieses, was sie dann am Ende zusammen, eine kleine Portion zusammengespart hatte, das hat sie dann jemand anderen gespendet. Ja, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, das soll damit gesagt werden. Ja, und solcher Handel verspricht Allah dann, dieser hat keinen Verlust, da gibt es kein Risiko, das ist Gewinn und nur reiner Gewinn. Damit er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lasse und ihnen von seiner Huld noch mehr gebe, gewiss, er ist allvergebend und stets zu Dank bereit. Shakur ist der, der die kleinste Tat anerkennt und sie dann auch noch mit Großem belohnt. Und was wir dir vom Buch als Offenbarung eingegeben haben, ist die Wahrheit, das zu bestätigen, was vor ihm war. Allah hat wahrlich Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten, zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht, mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten und mancher von ihnen geht mit den guten Dingen mit Allahs Erlaubnis voran. Das ist die große Huld. Allah hat also manche Menschen auserwählt, diejenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten zum Erbe. In den früheren Zeiten waren das Bani Israel, wie wir schon im Koran gelesen haben. Danach wurde Bani Ismail dazu auserwählt, der Gesandte Allahs. Dann von seiner Generation die Sahaba, die Gefährten des Gesandten wurden auserwählt. Und danach eine Generation nach der anderen, die das Buch Allahs entgegennimmt, denn die Propheten vererben ja keine Münzen und keine Wertgegenstände, sondern die Propheten und unser Prophet haben Wissen vererbt. Und wer dieses Erbe entgegennimmt, das Wissen über das Buch, der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam sagt auch so ungefähr, dass ich lasse in euch zwei Dinge, das Buch Allahs und meine Sunna. Wer diese nimmt, wer an diesen festhält, wird niemals irre gehen. Wer dieses Erbe also entgegennimmt, das sind diese Auserwählten. Und jetzt sagt Allah, von diesen, denen das Wissen vom Buch gegeben wurde, von denen gibt es dreierlei Arten. Drei Arten von Menschen. Einerseits die Zalimun li nafsihi, das sind entweder die, die ganz verweigern oder die sich selber Unrecht tun, indem sie ungehorsam sind, den Verpflichtungen nicht nachkommen, das Gute nicht tun, das Üble tun, die also sich selber Unrecht getan haben dadurch, denn sie tun keinem anderen außer sich selber Unrecht. Diese Amana wurde ihnen anvertraut und sie gehen so damit um. Dann gibt es den Muqtasid, der den mittleren Gang hat, der tut aber auch nicht. Manche sagen, das ist der Ungehorsame, manche sagen, das ist der, der auch Gutes tut, aber halt auch Schlechtes tut. Und dann gibt es den Sabiqun bil Khairat, das ist der, der vorauseilt, voranschreitet im Guten, im Rechtschaffenen, in frommen Taten vorauseilt, keine Gelegenheit auslässt, die ihm möglich ist, um Gutes zu tun. Als erster zu der guten Tat schreitet, sein Bestes tut, sich bemüht. Und wie schreitet man voran? Vor allem, wenn wir das ganz simpel mal verstehen wollen, das ist vor allem durchs Weitergehen. Ja, schnell gehen auch, aber auch vor allem durchs Weitergehen. Derjenige, der stehen bleibt, der wird ja nirgendwo hingelangen. Geschweige denn, dass er voraneilen oder vorauseilen wird. Ja, deswegen sich vornehmen, gerade was dieses Wissen vom Buch angeht. In diesem Kontext wird das ja hier beschrieben. Kein Tag sollte vergehen, kein Jahr, kein Monat, keine Woche sollte vergehen, in der wir nicht etwas mehr an Wissen, sei das auswendig lernen, die Bedeutung verstehen, vertiefen, was Neues dazulernen, aus dem Koran, aus dem Buche von der Religion Allahs. Ob das jetzt in regelmäßigen Kreisen ist, in die man sich begibt, ob das alleine ist, in welcher Art und Weise auch immer, die einem möglich ist, je nach Lebensumständen, je nach Möglichkeiten, sollte man aber immer diese Absicht haben, was das Buch Allahs angeht, werde ich nicht zum Stillstand kommen. Ich möchte immer weiter etwas Neues lernen. Schaut mal, wenn ihr nur jede Woche von einem Ramadan zum nächsten Ramadan eine Aya nur pro Woche lernen würden, würden das ungefähr, circa sagen wir mal, 50 Aya pro Jahr sein. Aber ihr seid dann wenigstens, und wir sind dann wenigstens auf einem Weg, der irgendwo hinführt und gehören nicht zu denen, die stillstehen. Und man steht ja dann eigentlich in Realität nicht still, sondern man bewegt sich wieder rückwärts. Ja, das bilden wir uns ein, dass ich stehe gerade still. Das ist nicht so. Nichts in diesem Leben ist in einem Stillstand. Entweder man steigt auf oder man sinkt gerade nieder. Genauso auch in jeder anderen Art, diesem Buch zum Dienste stehen, anderen dazu verhelfen, dieses Buch zu verstehen, durch Beibringen, durch Möglichkeiten ihnen bieten, durch sie irgendwo hinbringen, wo sie das lernen können, ihnen das ermöglichen, wenn sie nicht das Wissen, die Mittel haben, dorthin zu gehen. Irgendeine Art, die dazu dient, diesem Buch, dem Anliegen dieses Buches, dem Verbreiten dieses Buches zu dienen, welches gut und richtig ist, darin sollte man sich bemühen. Denn wir werden dieses Erbe nur an unsere nächste Generation weitergeben können, wenn wir dieses Erbe gepflegt haben. Wenn wir es vernachlässigt haben, dann was können wir der nächsten Generation weitergeben? Deswegen haben wir gelesen und bemühe dich mit diesem Buch, für dieses Buch, aufs äußerste Bemühen, das größte Bemühen, das dir überhaupt möglich ist. Für solche gibt es dann auch große Belohnung. Die Gärten Edens sind es, in die sie eingehen, worin sie mit Armreifen aus Gold und mit Perlen geschmückt sein werden, und ihre Kleidung wird darin aus Seide sein. Und sie werden sagen, alles Lob gehört Allah, der den Kummer von uns hinweggenommen hat. Unser Herr ist wahrlich allvergebend und stets zu Dank bereit. Also der hat alles anerkannt, was wir an kleinen, kaputten Taten vorausgeschickt haben. Er, der uns durch seine Huld in die ewig bleibende Wohnstätte versetzt hat, in der uns keine Mühsal widerfährt und in der uns keine Ermüdung befällt. Diejenigen aber, die ungläubig sind, für sie wird es das Feuer der Hölle geben, wobei mit ihnen kein Ende gemacht wird, so dass sie sterben und ihnen auch seine Strafe nicht erleichtert wird. So vergelten wir jedem sehr Ungläubigen. Und sie schreien darin laut, unser Herr, bringe uns heraus, so werden wir rechtschaffen handeln, anders als das, was wir zu tun pflegten. Haben wir euch nicht ein so langes Leben gewährt, dass jeder, der hätte bedenken wollen, darin hätte bedenken können? Hattet ihr nicht genug Zeit auf der Erde, um euch ein wenig Gedanken um Wahrheit, Wahrheitsfindung, Sinn des Lebens und all diesen Themen machen zu können? Und ist nicht der Warner zu euch gekommen? So kostet nun, denn die Ungerechten haben keinen Helfer. Also wer ein langes Leben hat, von Allah bekommen hat, und ein langes Leben bedeutet nun mal auch viele, viele Gelegenheiten, viele Zeichen, an denen man vorbeigeht und nicht auf sie achtet, viele Möglichkeiten, viele Wunder, die jeder von uns erlebt, allein unsere Existenz ist ein Wunder in sich, viele Warnungen, die wir entgegennehmen, das Alter selbst ist eine Warnung, viele Möglichkeiten also, die Wahrheit zu erkennen oder wenigstens zu suchen, und wer sie aufrichtig sucht, dem wird Allah dann auch zur Wahrheit verhelfen. Und wenn man diese alle verschwendet, dann hat man keine Entschuldigung mehr vor Allah. Da gibt es auch ein Hadith, das etwas Entsprechendes überliefert, dass derjenige, der 60 Jahre lang gelebt hat, er hat keine Entschuldigung mehr vor Allah. In einer anderen Überlieferung heißt es 70 Jahre. Ja, der Sinn ist auf jeden Fall wahr, dass wem Allah genug Möglichkeiten gibt, der wird dann vor Allah keine Entschuldigung mehr haben. Gewiss, Allah ist der Kenner des Verborgenen, der Himmel und der Erde. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Er ist es, der euch zu Nachfolgern auf der Erde gemacht hat. Wer nun ungläubig ist, dessen Unglaube lastet auf ihm. Und den Ungläubigen mehrt ihr Unglaube nur noch die Abscheu bei ihrem Herrn, und den Ungläubigen mehrt ihr Unglaube nur noch den Verlust. Sag, was meint ihr zu euren Teilhabern, die ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa einen Anteil an den Himmeln? Oder haben wir ihnen sonst eine Schrift gegeben, so dass sie sich von daher auf einen klaren Beweis stützten? Nein, vielmehr versprechen die Ungerechten einander nur Trügerisches. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Ja, dass er bei all unseren Sünden den Himmel und die Erde nicht einfach unter uns versinken und auf uns fallen lässt, sondern er hält sie, dass sie nicht vergehen. Und sie haben bei Allah ihren kräftigsten Eid geschworen, sie würden, wenn ein Warner zu ihnen käme, wahrlich eher rechtgeleitet sein als irgendeine der Gemeinschaften. Als dann aber ein Warner zu ihnen kam, mehrte es ihnen nur noch die Abneigung, indem sie sich auf der Erde hochmütig verhielten und Ränke böser Taten schmiedeten. Aber die bösen Ränke umschließen nur ihre Urheber. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Erwarten sie denn für sich etwas anderes als die Gesetzmäßigkeit, nach der an den früheren verfahren wurde? Ja, die früheren Völker wurden bei Undankbarkeit, bei Kufr, bei Verleugnung bestraft. Meinen diese etwa, dass sie eine andere Behandlung erfahren würden? Du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren, und die eine stärkere Kraft als sie hatten? Und Allah kann sich nichts entziehen, weder in den Himmeln noch auf der Erde, denn er ist allwissend und allmächtig. Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, würde er auf ihrer Oberfläche kein Tier übrig lassen, nämlich auf der Erde. Wenn Allah die Menschen für das fassen würde, was sie sich alles verdient haben, dann würdest du auf der Oberfläche der Erde kein lebendiges Tier mehr sehen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück, und das ist Allahs Barmherzigkeit, dass er bei all dem, was wir tun und vorausschicken an Üblem und Sündhaftigkeiten, dass er uns trotzdem eine Frist gibt und uns Gelegenheiten gibt und uns Zeit lässt. Und wenn dann ihre Frist kommt, so wird er sie belangen, denn gewiss, Allah sieht seine Diener wohl. Deswegen ist unser Wohl und unsere einzige Möglichkeit auf Erfolg, dass wir in dieser Frist, solange wir noch Zeit haben, zu Allah zurückkehren. Das Diesseits haben wir doch schon gesehen, es ist uns schon bekannt, die Vergänglichkeit, die Untreue des Diesseits, die Illusion des Diesseits, die uns gemacht wird. Das Jenseits ist wahrer und bleibender. Allah möge uns eingeben, dass wir reuige, zu Allah sich immer wieder zurückkehrende Menschen und Diener werden. Wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Sura Yasin lesen wir dann komplett in der nächsten Lektion. Deswegen machen wir hier Stopp. Ich danke euch. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.